Argumente im Verkaufsgespräch. Versuchen Sie einmal, sich ein Kundengespräch vorzustellen, in dem Sie ganz ohne Argumente auskommen müssten. Könnte man das überhaupt noch als Verkaufsgespräch bezeichnen? Ganz sicher nicht. Ich möchte sogar so weit gehen zu behaupten, Sie wären in diesem Fall kein Verkäufer mehr, sondern lediglich ein etwas besserer Informationsautomat. Alles, was Ihnen hier bleibt, das ist Produktmerkmale abzuspulen, Preise und Konditionen zu nennen. Viel mehr könnten Sie hier nicht tun. Ein Verkäufer ohne Argumente wäre also kaum etwas anderes als eine sprechende Informationsbroschüre. Denn ebenso gut könnte man dem Kunden ein Blatt mit Produktinformationen in die Hand drücken und ihm sagen, hier steht alles, was Sie wissen müssen. Lesen Sie sich das sorgfältig durch und sagen Sie mir dann Bescheid, ob Sie das Produkt kaufen möchten. Und das wäre auch schon alles. Eine überzeugende, kundenorientierte Argumentation ist letztlich das, was Sie dazu legitimiert, sich Verkäufer zu nennen. Erst mit der Fähigkeit, die richtigen Argumente im passenden Augenblick zu bringen, entwickelt sich ein echtes Verkaufsgespräch, bei dem der Kunde mit seinen Entscheidungen nicht mehr alleine gelassen wird. Und dadurch erst sind Sie in der Lage, überhaupt auf die Wünsche Ihres Kunden einzugehen und ihn individuell zum Abschluss zu begleiten. Außerdem ist es die Qualität Ihrer Argumentation, die Ihnen die Möglichkeit gibt, sich von Wettbewerbern zu unterscheiden. Solange Sie nur allgemeine Aussagen treffen und Produktmerkmale herunterspulen, machen Sie nichts anderes als viele andere auch. Wenn Sie jedoch wollen, dass Ihr Kunde erfährt, dass Sie und Ihr Angebot nicht beliebig austauschbar sind und so sind wie viele andere, dann brauchen Sie gute Argumente. Und gute Argumente sind grundsätzlich kundenorientierte Argumente. Auch wenn dies theoretisch bei nahezu allen Verkäufern als bekannt vorausgesetzt werden darf, sieht die Verkaufsrealität oft noch ganz anders aus. Viele Verkäufer begehen hier den eklatanten Fehler, ihre Argumentation auf Aussagen aufzubauen, die sie vor allem selbst sehr plausibel finden. Doch was nützt ihnen ein Argument, das sie selbst zwar für äußerst überzeugend halten, das beim Kunden jedoch keine Wirkung erzielt? Natürlich wird es nicht viel bringen. Und das ist sogar noch eine optimistische Sichtweise. Denn als Grundsatz gilt immer noch die, wenn auch strenge, so doch sehr zutreffende Regel: Argumente, die nichts nützen, die schaden. Alle Argumente, die nicht zum Kunden durchdringen und die aus der Sicht des Kunden nicht relevant sind, zeigen nur, dass ein Verkäufer weder die Bedürfnisse noch die Kaufmotive des Kunden erfasst hat. Und damit vergrößert sich die Distanz zwischen Verkäufer und Kunde. In drastischen Fällen, nämlich dann, wenn ein Verkäufer wiederholt in die falsche Richtung argumentiert, kann diese Distanz nahezu unüberbrückbar werden. Denn wenn Sie aus der Sicht des Kunden dreimal die falschen Argumente wählen, werden Sie ihn auch dann kaum noch überzeugen können, wenn das vierte Argument ein Volltreffer ist. Damit kann auch die Zweckmäßigkeit der verbreiteten Praxis in Frage gestellt werden, die darauf aufbaut, mit möglichst vielen Argumenten aufzutrumpfen. Die Annahme ist hier, wenn ich sehr viele Argumente anführen kann, wird eines dieser Argumente schon zu einem Zufallstreffer führen. Von dieser Schrotgewehrmethode ist dringend abzuraten. Hiermit wird mehr Schaden angerichtet als Positives erreicht. Es bleibt dabei. Das Ziel aller Verkaufsgespräche ist es, den Kunden mit guten Argumenten zu überzeugen. Dabei reicht es nicht aus, wenn Sie selbst von Ihren Argumenten überzeugt sind. Die entscheidende Frage ist, sind die Argumente aus der Sicht des Kunden überzeugend? Alle Argumente müssen sich an den Bedürfnissen und Kaufmotiven des Kunden orientieren. Ein Argument, das im einen Fall die größte Überzeugungskraft aufweist, kann schon beim nächsten Kunden vollkommen wertlos sein. Daher geht es immer darum, die wirklich passenden Argumente zu finden, um sie dann doch noch im richtigen Augenblick einzusetzen. Hierfür sind einige Grundsätze der Argumentation im Verkaufsgespräch zu beachten.